das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Erster Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Mit aller Bestimmtheit will ich versichern, dass es keineswegs aus dem Wunsche geschieht, meine Person in den Vordergrund zu schieben, wenn ich diesen Mitteilungen über das Leben des verewigten Adrian Leverkühn, dieser ersten und gewiss sehr vorläufigen Biografie, des teuren, vom Schicksal so furchtbar heimgesuchten, erhobenen und gestürzten Mannes und genialen Musikers, einige Worte über mich selbst und meine Bewandtnisse vorausschicke. Einzig die Annahme bestimmt mich dazu, dass der Leser, ich sage besser der zukünftige Leser, denn für den Augenblick besteht ja noch nicht die geringste Aussicht, dass meine Schrift das Licht der Öffentlichkeit erblicken könnte, es sei denn, dass sie durch ein Wunder unsere umdrohte Festung Europa zu verlassen und denen draußen einen Hauch von den Geheimnissen unserer Einsamkeit zu bringen vermöchte. Ich bitte wieder ansetzen zu dürfen. Nur weil ich damit rechne, dass man wünschen wird, über das Wer und Was des Schreibenden beiläufig unterrichtet zu sein, schicke ich diesen Eröffnungen einige wenige Notizen über mein eigenes Individuum voraus. Nicht ohne die Gewärtigung freilich, gerade dadurch dem Leser Zweifel zu erwecken, ob er sich auch in den richtigen Händen befindet. Will sagen, ob ich meiner ganzen Existenz nach der rechte Mann für eine Aufgabe bin, zu der vielleicht mehr das Herz als irgendwelche berechtigende Wesensverwandtschaft mich zieht. Ich überlese die vorstehenden Zeilen und kann nicht umhin, Ihnen eine gewisse Unruhe und Beschwertheit des Atemzuges anzumerken, die nur zu bezeichnen ist für den Gemütszustand, in dem ich mich heute, den 23. Mai 1943, 3 Jahre nach Leverkühns Tode, in meinem langjährigen kleinen Studierzimmer zu Freising an der Isar niedersetze, um mit der Lebensbeschreibung meines in Gott ruhenden, o möge es so sein, in Gott ruhenden unglücklichen Freundes den Anfang zu machen. Kennzeichnen, sage ich, für einen Gemütszustand, worin herzpochendes Mitteilungsbedürfnis und tiefe Scheu vor dem Unzukömmlichen sich auf die bedrängendste Weise vermischen. Ich bin eine durchaus gemäßigte und ich darf wohl sagen gesunde, human temperierte, auf das Harmonische und Vernünftige gerichtete Natur, ein Gelehrter und Konjuratus des lateinischen Heeres, nicht ohne Beziehung zu den schönen Künsten, ich spiele die Viola d'Amore, aber ein Musensohn im akademischen Sinn des Wortes, welcher sich gern als Nachfahre der deutschen Humanisten betrachtet. Das Dämonische, so wenig ich mir herausnehme, seinen Einfluss auf das Menschenleben zu leugnen, habe ich jederzeit als entschieden wesensfremd empfunden. Dieser Gesinnung habe ich Opfer gebracht, ideelle und solche des äußeren Wohlseins, indem ich ohne Zögern meinen mir lieben Lehrberuf vor der Zeit aufgab, als sich erwies, dass sie sich mit dem Geiste und den Ansprüchen unserer geschichtlichen Entwicklungen nicht vereinbaren ließ. In dieser Beziehung bin ich mit mir zufrieden. Ich hatte soeben kaum die Feder angesetzt, als ihr ein Wort entfloss, das mich heimlich bereits in gewisse Verlegenheit versetzte. Das Wort »genial«. Ich sprach von dem musikalischen Genius meines verewigten Freundes. Nun ist dieses Wort, Genie, wenn auch übermäßigen, so doch gewiss edlen, harmonischen und human gesunden Klanges und Charakters und meinesgleichen, soweit er von dem Anspruch entfernt ist, mit dem eigenen Wesen an diesem hohen Bezirke teilzuhaben, sollte keinen vernünftigen Grund sehen, davor zurückzubangen, keinen Grund, nicht mit freudigem Aufblick und ehrerbietiger Vertraulichkeit davon zu sprechen und zu handeln. So scheint es. Und doch ist nicht zu leugnen und ist nie geleugnet worden, dass an dieser strahlenden Sphäre das Dämonische und Wiedervernünftige einen beunruhigenden Anteil hat. Und dass eben darum die versichernden Epitheta, die ich herbeizulegen versuchte, edel, human, gesund, harmonisch, nicht recht darauf passen wollen. Selbst dann nicht, wenn es sich um lauteres und genuines, von Gott geschenktes oder auch verhängtes Genie handelt. Und nicht um ein akquiriertes, verderbliches, um den sündhaften, krankhaften Brand natürlicher Gaben, die Ausübung eines grässlichen Kaufvertrages. Hier breche ich ab mit dem beschämenden Gefühl artistischer Verfehlung und Unbeherrschtheit. Adrian selbst hätte wohl kaum, nehmen wir an, in einer Symphonie ein solches Thema so vorzeitig auftreten. Hätte es höchstens auf eine fein versteckte, kaum schon greifbare Art von Ferne sich anmelden lassen. Es war mir beschieden, viele Jahre meines Lebens in der vertrauten Nähe eines genialen Menschen, des Helden dieser Blätter, zu verbringen, ihn seit Kinderzeiten zu kennen, Zeuge seines Werdens, seines Schicksals zu sein und an seinem Schaffen in bescheidener Helfersrolle teilzuhaben. Die librettistische Bearbeitung von Shakespeares Komödie »Verlorene Liebesmüh«, Leverkühns mutwilligem Jugendwerk, stammt von mir. Und auch auf die textliche Zubereitung der grotesken Opernsuite »Gesta Romanorum« sowie des Oratoriums »Offenbarung St. Johannes des Theologen« durfte ich Einfluss nehmen. Das ist das eine, oder es ist bereits das eine und andere. Ich bin ferner im Besitz von Papieren, unschätzbaren Aufzeichnungen, die der Heimgegangene mir und keinem anderen in gesunden Tagen oder, wenn ich so nicht sagen darf, in vergleichsweise und legaliter gesunden Tagen letztwillig vermacht hat und auf die ich mich bei meiner Darstellung stützen werde, ja, aus denen ich mit gebotener Auswahl einiges direkt in dieselbe einzuschalten gedenke. Letztens und erstens aber, und diese Rechtfertigung war noch immer die gültigste, wenn nicht vor den Menschen, so doch vor Gott, ich habe ihn geliebt. Das hat er nicht getan, oh nein. In der Verschreibung der nachgelassenen Kompositionsskizzen und Tagebuchblätter drückt sich ein freundlich-sachliches, fast möchte ich sagen, gnädiges und sicherlich mich ehrendes Vertrauen in meine Gewissenhaftigkeit, Pietät und Korrektheit aus. Aber lieben? Wen hätte dieser Mann geliebt? Einst eine Frau? Vielleicht ein Kind zuletzt? Es mag sein, einen leichtwiegenden, jeden gewinnenden Pfand und Mann aller Stunden, den er dann wahrscheinlich eben, weil er ihm geneigt war, von sich schickte, und zwar in den Tod. Menschliche Ergebenheit nahm er hin, ich möchte schwören, oft ohne sie auch nur zu bemerken. Doch seine Gleichgültigkeit gegenüber anderen war so groß, dass er kaum jemals gewahr wurde, was um ihn hervorging, in welcher Gesellschaft er sich befand, und die Tatsache, dass er sehr selten einen Gesprächspartner mit Namen anredete, lässt mich vermuten, dass er den Namen nicht wusste, während doch der andere ein gutes Recht zur Annahme des Gegenteils hatte. Um ihn war Kälte. Und mir wird mir zumute, indem ich dies Wort gebrauche, das auch er in einem ungeheuerlichen Zusammenhange einst niederschrieb. Mein Name ist Dr. Phil Serenus Zeitblom. Ich selbst beanstande die sonderbare Verzögerung dieser Kartenabgabe, aber, wie es sich trifft und fügt, der literarische Gang meiner Mitteilungen wollte mich bis zu diesem Augenblick immer nicht dazu kommen lassen. Mein Alter ist 60 Jahre, denn Anno Domini 1883 wurde ich, als ältestes von 4 Geschwistern, zu Kaisers Aschern an der Saale, Regierungsbezirk Merseburg, geboren, derselben Stadt, in der auch Leverkühn seine gesamte Schülerzeit verbrachte. Nur so viel sei hier angegeben, dass es die mäßige Höhe eines halbgelehrten Mittelstandes war, auf der ich zur Welt kam, denn mein Vater, Wohlgemut Zeitblom, war Apotheker. Die Apotheke hieß zu den seligen Boten. Unsere Familie zählte zu der kleinen katholischen Gemeinde der Stadt, deren Bevölkerungsmehrheit natürlich dem lutherischen Bekenntnis angehörte. Was meine katholische Herkunft angeht, so hat sie selbstverständlich meinen inneren Menschen gemodelt und beeinflusst, jedoch ohne, dass sich aus dieser Lebenstönung je ein Widerspruch zu meiner humanistischen Weltanschauung, meiner Liebe zu den besten Künsten und Wissenschaften, wie man einstmals sagte, ergeben hätte. Hier kann ich wie so oft nicht umhin, mich im Vorübergehen an dem inneren und fast geheimnisvollen Zusammenhang des altphilologischen Interesses mit einem lebendig liebevollen Sinn für die Schönheit und Vernunftwürde des Menschen zu weiden. Diesem Zusammenhang, der sich schon darin kundgibt, dass man die Studienwelt der antiken Sprachen als die Humanioren bezeichnet, sodann, dass die seelische Zusammenordnung von sprachlicher und humaner Passion durch die Idee der Erziehung gekrönt wird und die Bestimmung zum Jugendbildner sich aus derjenigen zum Sprachgelehrten fast selbstverständlich ergibt. Der Mann der naturwissenschaftlichen Realien kann wohl ein Lehrer, aber niemals in dem Sinn und Grade ein Erzieher sein. Auch jene andere, vielleicht innigere, aber wundersam unartikulierte Sprache, diejenige der Töne, wenn man die Musik so bezeichnen darf, scheint mir nicht in die pädagogisch-humane Sphäre eingeschlossen, obgleich ich wohl weiß, dass sie in der griechischen Erziehung und überhaupt im öffentlichen Leben der Polis eine dienende Rolle gespielt hat. Vielmehr scheint sie mir einer Geisterwelt anzugehören, für deren unbedingte Zuverlässigkeit in Dingen der Vernunft und Menschenwürde ich nicht eben meine Hand ins Feuer legen möchte. Dass ich ihr trotzdem von Herzen zugetan bin, gehört zu jenen Widersprüchen, die, ob man es nun bedauere oder seine Freude daran habe, von der Menschennatur unabtrennbar sind. Dies außerhalb des Gegenstandes. Und auch wieder nicht, da die Frage, ob zwischen der edelpädagogischen Welt des Geistes und jener Geisteswelt, der man sich nur unter Gefahren naht, eine klare und sichere Grenze zu ziehen ist, sehr wohl und nur zu sehr zu meinem Gegenstande gehört. Welcher Bereich des Menschlichen, und sei es der lauterste, würdig wohlwollendste, wäre wohl ganz unzugänglich dem Einfluss der unteren Gewalten, ja, man muss hinzusetzen, ganz unbedürftig der befruchtenden Berührung mit ihnen. Dieser Gedanke ist mir zurückgeblieben von gewissen Augenblicken der fast anderthalbjährigen Studienreise nach Italien und Griechenland. Da erfuhr ich ahnend die Fülle des Lebensgefühls, welche in der initiatorischen Andacht des olympischen Griechentums vor den Gottheiten der Tiefe sich ausdrückt. Oft habe ich später meinen Primanern vom Katheder herab erklärt, dass Kulturrecht eigentlich die fromme und ordnende, ich möchte sagen begütigende Einbeziehung des nächtlich Ungeheuren in den Kultus der Götter ist. Frühzeitig, bald schon nach meiner Bestallung als Gymnasialprofessor, aber auch als Dozent an der Theologischen Hochschule in Kaisersaschern, habe ich mich vermählt mit Helene, geborene Ölhafen, meinem trefflichen Weib, das noch heute meine sich neigenden Jahre betreut. Und auf die Gefahr hin, Lächeln hervorzurufen, will ich nur gestehen, dass der Vorname des frischen Kindes, Helene, dieser teure Laut, bei meiner Wahl nicht die letzte Rolle spielte. Ein solcher Name bedeutet eine Weihe, deren reinem Zauber man nicht seine Wirkung verwehrt. Sollte auch das Äußere der Trägerin seine hohen Ansprüche nur in bürgerlich bescheidenem Maß und auch dies nur vorübergehend, vermöge rasch entweichenden Jugendreizes erfüllen. Auch unsere Tochter, die sich längst einem braven Manne, Prokuristen an der Filiale der Bayerischen Effektenbank in Regensburg, verbunden hat, haben wir Helene genannt. Außer ihr schenkte meine liebe Frau mir noch zwei Söhne, so dass ich die Freuden und Sorgen der Vaterschaft nach Menschengebühr, wenn auch in nüchternen Grenzen, erfahren habe. Meine beiden Söhne dienen heute, der eine auf zivilem Posten, der andere in der bewaffneten Macht, ihrem Führer. Und wie überhaupt meine befremdete Stellung zu den vaterländischen Gewalten eine gewisse Leere um mich geschaffen hat, so ist auch der Zusammenhang dieser jungen Männer mit dem stillen Elternheim nur locker zu nennen. deutsche Unterseeboote in der Mitte des Nordatlantiks aus einem vollbeladenen Amerika-England geleitet? 16 Schiffe. Die Leverkühns waren ein Geschlecht von gehobenen Handwerkern und Landwirten, das teils im Schmalkaldischen, teils in der Provinz Sachsen am Lauf der Saale blühte. Adrians engere Familie saß seit mehreren Generationen auf dem zur Dorfgemeinde Oberweiler gehörigen Hofe Buchel nahe Weißenfels. Von dieser Station, wohin man von Kaisersaschern in dreiviertelstündiger Bahnfahrt gelangte, nur mit entgegengesandtem Fuhrwerk zu erreichen. Buchel war ein Bauerngut des Umfanges, der dem Besitzer den Rang eines Vollspänners oder Vollhöfners verleiht, mit etlichem 50 Morgen Äckern und Wiesen, einem genossenschaftlich bewirtschafteten Zubehör von Gemischtwald und einem sehr behäbigen Wohnhause aus Holz und Fachwerk, aber steinernen Unterbaues. Es bildete mit den Scheunen und Viehställen ein offenes Viereck, in dessen Mitte, mir unvergesslich, eine mächtige, zur Junizeit mit herrlich duftenden Blüten bedeckte, von einer grünen Bank umlaufene alte Linde stand. Wie oft mag der Lindenbaum den frühkindlichen Tagesschlummer und die Spiele des kleinen Adrian beschattet haben, der, als im Jahre 1885 Blütezeit war, im Oberstock des Buchelhauses als zweiter Sohn des Ehepaars Jonathan und Elsbeth Leverkühn geboren wurde. Der Bruder, Georg, jetzt ohne Zweifel der Wirt dort oben, stand ihm um 5 Jahre voran. Eine Schwester, Ursel, folgt in dem gleichen Abstande nach. Da zu der Freund und Bekanntschaft, die Leverkühns in Kaisersaschern besaßen, auch meine Eltern gehörten, ja, zwischen unseren Häusern seit alters ein besonders herzliches Einvernehmen bestand, so verbrachten wir in der guten Jahreszeit manchen Sonntagnachmittag auf dem Vorwerk. Jonathan Leverkühn war ein Mann besten deutschen Schlages, ein Typ, wie er in unseren Städten kaum noch begegnet. Eine Physiognomie wie geprägt von vergangenen Zeiten, gleichsam ländlich aufgespart und herübergebracht aus deutschen Tagen von vor dem Dreißigjährigen Kriege. Das war mein Gedanke, wenn ich ihn heranwachsend mit schon halbwegs zum Sehen gebildetem Auge betrachtete. Ein Physikus hätte einer gewissen verschleierten Bemühtheit dieses Blickes, einer gewissen Sensitivität dieser Schläfen vielleicht eine Neigung zur Migräne angemerkt, der Jonathan allerdings unterlag, aber nur in mäßigem Grade, nicht öfter als einmal im Monat für einen Tag, und fast ohne Berufsstörung. Jonathan liebte die Pfeife, eine halblange porzellanene Deckelpfeife, deren eigentümliches Knasterarom, weit angenehmer als stehen gebliebener Zigarren- und Zigarettendunst, die Atmosphäre der unteren Räume bestimmte. Er liebte dazu als Schlaftrunk einen guten Krug Merseburger Bieres. An Winterabenden, wenn draußen sein Erb- und Eigenverschneit ruhte, sah man ihn lesen, vornehmlich in einer umfangreichen, in gepresstes Schweinsleder gebundenen und mit ledernen Spangen zu verschließenden Erbbibel, die um 1700 mit herzoglicher Befreiung zu Braunschweig gedruckt worden war und nicht nur die geistreichen Vorreden und Randglossen Dr. Martin Luthers mit einschloss. Neben der geistlichen Tendenz seiner Lektüre lief jedoch eine andere, die von gewissen Zeiten dahin charakterisiert worden wäre, er habe wollen die Elementa spekulieren. Das heißt, er trieb in bescheidenem Maßstab und mit bescheidenen Mitteln naturwissenschaftliche, biologische, auch wohl chemisch-physikalische Studien, bei denen mein Vater ihm gelegentlich mit Stoffen aus seinem Laboratorium zur Hand ging. Jene verschollene und nicht vorwurfsfreie Bezeichnung für solche Bestrebungen aber wählte ich, weil ein gewisser mystischer Einschlag darin merklich war, der ehemals wohl als Hang zur Zauberei verdächtigt worden wäre. Wenn Adrians Vater am Abend seine farbig illustrierten Bücher über exotische Falter und Meergetier aufschlug, so blickten wir, seine Söhne und ich, auch wohl Frau Leverkühn, manches Mal mit hinein. Diese nächtigen und strahlenden, in allen Farben der Palette gemusterten und ausgeformten Papilios und Morphos der Tropen. Alles Insekten, die in fantastisch übertriebener Schönheit ein ephemeres Leben fristen und von denen einige den Eingeborenen als böse Geister gelten, die die Malaria bringen. Die herrlichste Farbe, die sie zur Schau tragen, ein traumschönes Azurblau, ist gar keine echte und wirkliche Farbe, sondern wird durch feine Rillen und andere Oberflächengestaltungen der Schüppchen auf ihren Flügeln hervorgerufen, eine Kleinstruktur, die es durch künstlichste Brechung der Lichtstrahlen und Ausschaltung der meisten besorgt, dass allein das leuchtendste Blaulicht in unser Auge gelangt. Sieh an, es ist also Trug. Nennst du das Himmelsblau Trug? Den Farbstoff kannst du mir auch nicht nennen, von dem es kommt. Tatsächlich ist mir, indem ich schreibe, als stünde ich noch mit Frau Elsbeth, Georg und Adrian hinter des Vaters Stuhl und folgte seinem Finger durch diese Gesichte. Es waren da Glasflügler abgebildet, die gar keine Schuppen auf ihren Schwingen führten, so dass diese zart gläsern und nur vom Netz der dunkleren Adern durchzogen erschienen. Solcher Schmetterling in durchsichtiger Nacktheit den dämmernden Laubschatten liebend, heißt Hetera Esmeralda. Nur einen dunklen Farbfleck in Violett und Rosa hat Hetera auf ihren Flügeln, der sie, da man sonst nichts von ihr sieht, im Flug einem windgeführten Blütenblatt gleichen lässt. Es war da sodann der Blattschmetterling, dessen Flügel oben in volltönendem Farbendreiklang prangend auf ihrer Unterseite mit toller Genauigkeit einem Blatte gleichen. Nicht nur nach Form und Geäder, sondern dazu noch durch minutiöse Wiedergabe kleiner Unreinigkeiten, nachgeahmter Wassertropfen, warziger Pilzbildungen und dergleichen mehr, lässt sich dies gerieben Wesen mit hochgefalteten Flügeln im Laube nieder, so verschwindet es durch Angleichung so völlig in seiner Umgebung, dass auch der gierigste Feind es nicht darin ausmachen kann. Nicht ohne Erfolg suchte Jonathan und seine Ergriffenheit, von dieser raffiniert ins mangelhaft Einzelne gehenden Schutznachahmung mitzuteilen. Ja, die Natur kennt ihr Laubblatt genau. Nicht nur in seiner Vollkommenheit, sondern mit seinen kleinen alltäglichen Fehlern und Verunstaltungen. Und aus schalkhafter Freundlichkeit wiederholt sie sein äußeres Ansehen in anderem Bereich. Auf der Unterseite der Flügel dieses ihres Schmetterlings, zur Verblendung anderer ihrer Geschöpfe. Warum aber hat gerade dieser den Vorzug? Und wenn es zweckmäßig ist für ihn, dass er in Ruhestellung aufs Haar einem Blatte gleicht, wo bleibt die Zweckmäßigkeit von seinen hungrigen Verfolgern ausgesehen, den Eidechsen, Vögeln und Spinnen, denen er doch zur Nahrung bestimmt ist, die ihn aber, sobald er will, mit allem Scharfblick nicht ausfindig machen können? Ich frage euch, damit nicht gar ihr mich danach fragt. Konnte nun dieser Falter zu seinem Schutze sich unsichtbar machen, so brauchte man in dem Buche nur weiter zu blättern, um die Bekanntschaft solcher zu machen, die durch augenfälligste, ja aufdringliche, weithin reichende Sichtbarkeit denselben Zweck erreichten. Sie sind nicht nur besonders groß, sondern auch ausnehmend prunkvoll gefärbt und gemustert. Und sie fliegen in diesem scheinbar herausfordernden Kleide mit ostentativer Gemächlichkeit, die aber niemand frech nennen mag, sondern der eher etwas Schwermütiges anhaftet, ihres Weges dahin ohne sich je zu verstecken und ohne dass je ein Tier, weder Affe, noch Vogel, noch Echse, ihnen auch nur nachgeblickt hätte. Warum? Weil sie ein Ekel sind und weil sie durch ihre auffallende Schönheit, dazu durch die Langsamkeit ihres Fluges, eben dies zu verstehen geben. Ihr Saft ist von so scheußlichem Geruch und Geschmack, dass, wenn einmal ein Missverständnis, ein Fehlgriff vorkommt, derjenige, der sich an einem von ihnen gütlich zu tun gedachte, den Bissen mit allen Anzeichen der Übelkeit wieder von sich speit. Ihre Ungenießbarkeit ist aber in der ganzen Natur bekannt, und sie sind sicher. Traurig sicher. Wir wenigstens hinter Jonathans Stuhl fragten uns, ob dieser Sicherheit nicht eher etwas Entehrendes zukomme, als dass sie heiter zu nennen gewesen wäre. Was aber ist die Folge? Dass andere Arten von Schmetterlingen sich trickweise in denselben Warnungsprunk kleiden und denn also auch in langsamem Unberührbarkeitsfluge melancholisch sicher dahinziehen. Obgleich sie durchaus genießbar sind. Angesteckt von Adrians Erheiterung durch diese Nachrichten, einem Gelächter, das ihn förmlich schüttelte und ihm Tränen erpresste, musste auch ich recht herzlich lachen. Aber Vater Leverkühn verwies es uns mit einem Psst. Denn er wollte all diese Dinge mit scheuer Andacht betrachtet wissen. Derselben geheimnisvollen Andacht, mit der er etwa die Muscheln und Schnecken des Meeres betrachtete. Zuweilen ist sie tückisch, diese Außenästhetik. Denn gewisse Kegelschnecken sind wegen ihres Giftbisses berüchtigt. Und überhaupt war, wenn man den Herrn des Buchelhofes hörte, eine gewisse Anrüchigkeit oder fantastische Zweideutigkeit von dieser ganz wunderlichen Sektion des Lebens nicht fernzuhalten. Eine sonderbare Ambivalenz der Anschauung hat sich immer in dem sehr verschiedenartigen Gebrauche kundgegeben, den man von den Prunkgeschöpfen machte. Sie haben im Mittelalter zum stehenden Inventar der Hexenküchen und Alchemistengewölbe gehört und waren als die passenden Gefäße für Gifte und Liebestränke befunden worden. Andererseits und zugleich aber haben sie beim Gottesdienst zu Muschelschreinen für Hostien und Reliquien und sogar als Abendmahlskelche gedient. Wie vieles berührt sich hier. Gift und Schönheit, Gift und Zauberei, aber auch Zauberei und Liturgie. Wenn wir es nicht dachten, so gaben Jonathan Leverkühns Kommentare es uns doch unbestimmt zu empfinden. Zier und Bedeutung laufen stets nebeneinander her. Sage mir keiner, hier werde nicht etwas mitgeteilt. Dass es eine unzulängliche Mitteilung ist, in diesen Widerspruch sich zu versenken, ist auch ein Genuss. Ja, Vater Leverkühn war ein Spekulierer und Sinnierer. Schon damals aber als Knabe begriff ich sehr deutlich, dass die außerhumane Natur von Grund aus illiterat ist, was in meinen Augen eben gerade ihre Unheimlichkeit ausmacht. Dass nun gar das Unterfangen, mit der Natur zu laborieren, sie zu Phänomenen zu reizen, sie zu versuchen, indem man ihr Wirken durch Experimente bloßstellt, dass das alles ganz nahe mit Hexerei zu tun habe, ja schon in ihre Bereiche falle und selbst ein Werk des Versuchers sei, war die Überzeugung früherer Epochen. Eine respektable Überzeugung, wenn man mich fragt. Ich möchte wissen, mit welchen Augen man damals den Mann aus Wittenberg angesehen hat, der vor 100 und einigen Jahren das Experiment der sichtbaren Musik erfunden hat, das ich euch zeigen möchte. Zu den wenigen physikalischen Apparaten, über die Adrians Vater verfügte, gehört eine runde und freischwebende, nur in der Mitte auf einem Zapfen ruhende Glasplatte, auf der dieses Wunder sich abspielte. Die Platte ist nämlich mit feinem Sande bestreut und vermittelst eines Cellobogens, mit dem ich von oben nach unten an ihrem Rande hinstreiche, versetze ich sie in Schwingungen, nach welchen der erregte Sand sich zu erstaunlich präzisen und mannigfachen Figuren und Arabesken verschiebt und ordnet. Diese Gesichtsakustik, worin Klarheit und Geheimnis, das Gesetzliche und Wunderliche reizvoll genug zusammentraten, gefiel uns Knaben sehr. Aber nicht zuletzt, um dem Experimentator eine Freude zu machen, baten wir ihn öfters, sie uns vorzuführen. Auf eine wie verwirrende Art in der Tat die Reiche ineinandergeistern, lehrte uns der fressende Tropfen. Ein Tropfen bestehe er aus Paraffin, aus ätherischem Öl, sage ich, ist kein Tier, nicht mal eine Amöbe. Man nimmt nicht an, dass er Appetit verspürt. Eben dies tut unser Tropfen. Er hängt abgesondert in einem Glas Wasser. Ich nehme ein winziges Glasstäbchen mit Schellack bestrichen zwischen die Spitzen einer Pinzette und führe es in die Nähe des Tropfens. Nur das war es, was Vater Leverkühn tat. Das Übrige tat der Tropfen. Er nahm das Stäbchen in sich auf, dabei zog er sich in die Länge, nahm Birnengestalt an, damit er seine Beute ganz einschloss, und begann den Schellackaufstrich abzuspeisen und in seinem Körperchen zu verteilen. Dies vollendet, beförderte er das sauber geschleckte Darreichungsgerät wieder ins umgebende Wasser hinaus. Ich kann nicht behaupten, dass ich das gerne sah. Allenfalls konnte man es komisch finden. Aber keineswegs war dies für mein Empfinden der Fall bei gewissen unglaublichen und geisterhaften Naturerzeugnissen, die dem Vater in sonderbarer Kultur zu züchten gelungen war. Ich werde den Anblick nie vergessen. Das Kristallisationsgefäß war zu 3/4 mit leicht schleimigem, verdünntem Wasserglas gefüllt, und aus sandigem Grunde strebte darin empor eine konfuse Landschaft blauer, grüner und brauner Sprießereien, die an Algen, Pilze, Polypen, dann an Muscheln oder Äste von Bäumchen, da und dort an Gliedmaßen erinnerten. Was haltet ihr davon? Es mögen Pflanzen sein. Nein, sie tun nur so. Aber achtet sie darum nicht geringer. Eben, dass sie so tun und sich aufs Beste darum bemühen, ist jeglicher Achtung würdig. Es stellte sich heraus, dass diese Gewächse durchaus unorganischen Ursprungs waren. Den Sand am Boden des Gefäßes hatte Jonathan mit Kristallen von chromsaurem Kali und Kupfersulfat bestreut, und aus dieser Saat hatte sich als Werk eines physikalischen Vorgangs, den man als osmotischen Druck bezeichnet, die Zucht entwickelt. Diese kummervollen Imitatoren des Lebens sind lichtbegierig, heliotropisch, wie die Wissenschaft vom Leben es nennt. Ich setze das Aquarium, verdunkelt nach 3 Seiten, dem Sonnenlicht aus und ziehe nach derjenigen Scheibe, durch die das Licht einfällt, neigt sich binnen kurzem die ganze Sippschaft. Und zwar mit so sehnsüchtigem Drängen nach Wärme und Freude, dass sie sich förmlich an die Scheiben klammern und daran festkleben. Und dabei sind sie tot. Und dabei sind sie tot, sagte Jonathan und bekam Tränen in die Augen, während Adrian von unterdrücktem Lachen geschüttelt wurde. Für meinen Teil muss ich anheimstellen, ob desgleichen zum Lachen oder zum Weinen ist. Im würdigen Reich der Humaniora ist man sicher vor solchem Spuk. Da der vorige Abschnitt ohne dies über Gebühr angeschwollen ist, tue ich gut, einen neuen zu eröffnen, um doch auch mit einigen Worten dem Bilde der Buchelwirtin, Adrians lieber Mutter, zu huldigen. Aus der Gegend von Apolda gebürtig war sie so Brünettentyps, wie es in deutschen Landen zuweilen vorkommt, ohne dass die erfassbare Genealogie eine Handhabe zur Annahme römischen Bluteinschlages böte. Der Dunkelheit ihres Teints, der Schwärze ihres Scheitels und ihrer still und freundlich blickenden Augen nach hätte man sie für eine Welsche halten können. Wenn nicht doch eine gewisse germanische Derbheit der Gesichtsbildung dem widersprochen hätte. Städtische Kleidung war so wenig ihre wie ihres Mannes Sache. Das Damenhafte stand ihr nicht an. Ausgezeichnet dagegen die ländlich halbkostümliche Tracht, in der wir sie kannten. Das Schönste an ihr aber war ihre Stimme, der Lage nach ein warmer Mezzosopran und in der Sprachbehandlung ganz außerordentlich gewinnend. Ich sage nicht einschmeichelnd, weil darin etwas von Absicht und Bewusstheit läge. Dieser Stimmreiz kam aus einer inneren Musikalität, die im Übrigen latent blieb, da Elsbeth sich um Musik nicht kümmerte, sich sozusagen nicht zu ihr bekannte. Es kam vor, dass sie ganz nebenbei auf der alten Gitarre, die einen Wandschmuck des Wohnzimmers bildete, einige Akkorde griff und auch wohl eine oder die andere abgerissene Strophe eines Liedes dazu summte. Aber auf eigentliches Singen ließ sie sich nicht ein, wiewohl ich wetten möchte, dass hier das trefflichste Material zu entwickeln gewesen wäre. Meiner Meinung nach will es etwas heißen, dass dieser natürliche und von instinktivem Geschmack bestimmte Wohllaut von der ersten Stunde an mütterlich Adrians Ohr berührt hat. Für mich trägt es zur Erklärung des unglaublichen Klangsinnes bei, der sich in seinem Werk manifestiert. Wenn auch der Einwand nahe liegt, dass sein Bruder Georg desselben Vorzugs genoss, ohne dass es irgendwelchen Einfluss auf die Gestaltung seines Lebens geübt hätte. Georg sah übrigens dem Vater ähnlicher, während Adrians Physis viel mehr von seiner Mutter hatte. Wozu es nun nicht wieder stimmen will, dass es Adrian war, der die Neigung zur Migräne vom Vater geerbt hatte und nicht Georg. Der Gesamthabitus des teuren Toten nebst vielen Einzelheiten, der brünette Teint, der Augenschnitt, die Mund- und Kinnbildung, alles kam von Mutters Seite. Besonders deutlich, solange er glatt rasiert ging, also bevor er sich den stark verfremdenden Knebelbart wachsen ließ, was er erst in späteren Jahren geschah. Das Pechschwarz der mütterlichen und der Azur der väterlichen Iris hatte sich in seinen Augen zu einem schattigen Blau-Grau-Grün vermischt, das kleine metallische Einsprengsel dazu einen rostfarbenen Ring um die Pupillen zeigte. Und immer war es mir eine seelische Gewissheit, dass es der Gegensatz zwischen den elterlichen Augen und die Mischung war, die ihre Farbe den seinen eingegangen, was sein Schönheitsurteil in dieser Beziehung schwankend machte, ihn sein Leben lang nicht zur Entscheidung darüber kommen ließ, welchen Augen, den schwarzen oder blauen, er bei anderen den Vorzug gäbe. Immer aber war es das Extrem, der Teerglanz zwischen den Wimpern oder das Lichtblau, was ihn bestach. Der Einfluss Frau Elsbeths auf das Hofgesinde von Buchel war der allerbeste und, wenn ich recht gesehen habe, ihre Autorität bei diesen Leuten sogar größer als die ihres Gatten. Unter dem Hofgesinde gedenke ich einer Stallmagd besonders, einer Person namens Hanne mit Schlotterbusen und nackten, ewig mistigen Füßen. Ich würde mich in Einzelerinnerungen an diese ländliche Kinderwelt nebst der umliegenden einfachen Szenerie von Feld und Wald, Teich und Hügel gewiss nicht verlieren, wenn es nicht eben die Frühumwelt Adrians bis zu seinem 10. Jahre, sein Elternhaus, seine Ursprungslandschaft gewesen wäre, die mich so häufig mit ihm zusammen einschloss. Es war die Zeit, in der unser Du wurzelte, und in der er auch mich mit Vornamen genannt haben muss. Ich höre es nicht mehr. Aber es ist undenkbar, dass der 6- und 8-Jährige nicht ebenso gut Serenus oder einfach Seren zu mir gesagt haben sollte, wie ich zu ihm Adri. Der Zeitpunkt lässt sich nicht feststellen, aber er muss schon in unsere frühe Schülerzeit gefallen sein, wo er aufhörte, mir dies zu gewähren und mich, wenn überhaupt, so nur noch mit Nachnamen anredete, während es mir vollkommen harsch und unmöglich erschienen wäre, ihm mit Gleichem zu erwidern. So war es. Und es fehlte nur, dass es so aussähe, als wollte ich mich beklagen. Nur eben erwähnenswert schien es mir, dass ich ihn Adrian, Erde gegen mich, wenn er nicht überhaupt einer Namensverwendung auswich, Zeitblom nannte. Lassen wir denn das kuriose Faktum, an das ich mich durchaus gewöhnt hatte, und kehren wir nach Buchel zurück. Adrians Freund und auch meiner war der Hofhund Suso. Er führte sonderbarerweise diesen Namen. Eine etwas schäbige Bracke, die, wenn man ihr die Mahlzeit brachte, breit über das ganze Gesicht zu lachen pflegte, aber für Fremde keineswegs ungefährlich war und das eigentümliche Leben des tagsüber an seine Hütte zu seinen Schüsseln gebannten Kettenhundes führte, der nur in stiller Nacht frei auf dem Hofe umherschweift. Ich gedenke der Johannisbeeren des Nutzgartens, deren Fruchtstängel wir durch die Lippen zogen, des Sauerampfers der Wiese, den wir kosteten, gewisser Blüten, aus deren Hals wir ein Spürchen feinen Nektars zu saugen wussten. Wir waren Kinder. Nicht aus Eigenempfindsamkeit, sondern um seinetwillen, beim Gedanken an sein Geschick, an den ihm bestimmten Aufstieg aus dem Tale der Unschuld in unwirtliche, ja schauerliche Höhen bewegt mich der Rückblick. Es war ein Künstlerleben. Und weil mir, dem schlichten Manne, beschieden war, es aus solcher Nähe zu sehen, hat sich alles Gefühl meiner Seele für Menschen, Leben und Los auf diese Sonderform menschlichen Daseins versammelt. Sie gilt mir, dank meiner Freundschaft mit Adrian, als das Paradigma aller Schicksalsgestaltung, als der klassische Anlass zur Ergriffenheit von dem, was wir Werden, Entwicklung, Bestimmung nennen, und das mag sie denn wirklich wohl sein. Denn obwohl der Künstler seiner Kindheit zeitlebens näher, um nicht zu sagen treuer bleiben mag als der im praktisch wirklichen spezialisierte Mann, obgleich man sagen kann, dass er ungleich diesem in dem träumerisch rein menschlichen und spielerischen Zustand des Kindes dauernd verharrt, so ist doch sein Weg aus unberührter Frühzeit bis zu den späten, ungeahnten Stadien seines Werdens unendlich weiter, abenteuerlicher, für den Betrachter erschütternder als der des bürgerlichen Menschen. Und nicht halb so tränenvoll ist bei diesem der Gedanke, dass auch er einmal ein Kind gewesen. Dringend bitte ich übrigens den Leser, was ich da mit Gefühl gesagt habe, durchaus auf meine des Schreibenden Rechnung zu setzen und nicht etwa zu glauben, es sei in Leverkühns Sinne gesprochen. Ich bin ein altmodischer Mensch, stehen geblieben bei gewissen mir lieben romantischen Anschauungen, zu denen auch der pathetisierende Gegensatz von Künstlertum und Bürgerlichkeit gehört. Adrian hätte einer Äußerung wie der Vorstehenden kühl widersprochen. Wenn er es überhaupt der Mühe wert gefunden hätte, ihr zu widersprechen. Er hatte über Kunst und Künstlertum äußerst nüchterne, ja, reaktiverweise schneidende Meinungen und war dem romantischen Brimborium, romantisches Brimborium, das damit anzustellen der Welt eine Zeit lang beliebt habe, so abhold, dass er sogar die Wörter Kunst, Künstler und Künstler nicht gerne hörte, wie man deutlich seinem Gesichte ansah, wenn sie fielen. Ebenso bitte ich dich, das Wort Inspiration durchaus zu vermeiden und allenfalls durch Einfall zu ersetzen. Er hasste und verspottete jenes Wort, und ich erinnere mich, dass er schon als Student einmal zu mir sagte: Das 19. Jahrhundert muss ein ungemein gemütliches Zeitalter gewesen sein, da es niemals einer Menschheit saurer geworden ist, sich von den Anschauungen und Gewohnheiten der vorigen Epoche zu trennen, als dem jetzt lebenden Geschlechte. Nun stehe ich aber unter dem Zwange, das Folgende anzumerken. Der landschaftlich-häusliche Rahmen, in den Adrian später als reifer Mann sein Leben stellte, nämlich als er zu Pfeifering oder Pfeffering, Die Schreibweise steht nicht ganz fest. Bei Waldshut in Oberbayern im Hause der Schweigestills sein Dauerquartier hatte, stand zu demjenigen seiner Kindheit in der seltsamsten Ähnlichkeits- und Wiederholungsbeziehung. Anders gesagt, der Schauplatz seiner späteren Tage war eine kuriose Nachahmung desjenigen seiner Frühzeit. Haus-, Hof- und Familienverhältnisse korrespondierten schlagend mit denen von Buchel. Ich habe über diesen ganzen sich aufdrängenden Parallelismus mit Adrian niemals gesprochen. Ich tat es früher nicht und mochte es darum später nicht mehr tun. Aber gefallen hat die Erscheinung mir niemals. Eine solche, das früheste wiederherstellende Aufenthaltswahl, dieses sich Bergen im ältest Abgelebten der Kindheit oder wenigstens ihren äußeren Umständen, mag von Anhänglichkeit zeugen, sagt aber doch Beklemmendes aus über eines Mannes Seelenleben. In Leverkühns Fall war es umso befremdender, als ich nie beobachtet habe, dass sein Verhältnis zum Elternhause besonders innig und gemütsbetont gewesen wäre und er sich zeitig schon ohne sichtlichen Schmerz davon löste. Handelte es sich bei jener künstlichen Rückkehr um ein bloßes Spiel? Ich kann es nicht glauben. Zu erwähnen vergaß ich die Hanne von Buchel, mit der der kleine Adrian darum auf freundschaftlichem Fuße stand, weil sie zu singen liebte und mit uns Kindern kleine Gesangsübungen zu veranstalten pflegte. Eigentümlich genug, wessen die schönstimmige Elsbeth Leverkühn aus einer Art von Keuschheit sich enthielt, damit ging dieses tierisch duftende Geschöpf höchst frei heraus. Sie sang uns, zwar mit plärrender Stimme, aber gutem Gehör, abends auf der Bank unter der Linde allerlei Volks-, Soldaten- und auch Gassenlieder, meist gefühlstriefenden oder grausigen Charakters vor, deren Worte und Melodien wir uns bald zu eigen machten. Dabei pflegte sie, wahrscheinlich um uns zur rechten Würdigung des harmonischen Vergnügens aufzufordern, ganz ähnlich lachend das Gesicht in die Breite zu ziehen wie Suso, wenn man ihm sein Essen verabfolgte. Mit wir meine ich Adrian, mich und Georg, der schon 13 war, als sein Bruder und ich 8 und 10 Jahre zählten. Schwesterchen Ursel war immer zu klein für die Teilnahme an diesen Exerzitien, aber auch von uns 4 Sängern war schon gewissermaßen einer überzählig bei der Art von Vokalmusik, zu der die Stallhanne unser Zusammen drauf lossingen zu erheben wusste. Sie lehrte uns nämlich Kanons, die kinderüblichsten natürlich. Und die Dämmerstunden, in denen wir uns daran vergnügten, sind mir darum in bedeutender Erinnerung geblieben, oder vielmehr, die Erinnerung daran hat später eine erhöhte Bedeutung angenommen, weil sie es waren, die, soweit meine Zeugenschaft reicht, meinen Freund zuerst mit einer Musik von etwas künstlicherer Bewegungsorganisation in Berührung brachten, als das bloße einhellige Absingen von Liedern sie aufweist. Hier war eine zeitliche Verschränkung, ein nachahmendes Eintreten, zu dem man im gegebenen Augenblick durch einen Rippenstoß der Stallhanne aufgefordert wurde, wenn der Gesang schon im Gange war, die Melodie sich bis zu einem gewissen Punkte schon abgespielt hatte, aber bevor sie zu Ende war. Es war hier eine verschieden gelagerte Präsenz der melodischen Bestandteile, durch die jedoch kein Wirrwarr entstand, sondern in der das Nachsingen der ersten Phrase durch einen zweiten Sänger sich Punkt für Punkt sehr angenehm zu der vom ersten gesungenen Fortsetzung fügte. So waren wir denn immer in der Zeit auseinander, während doch die melodische Gegenwart eines jeden sich erfreulich zu der des anderen verhielt und, was wir hervorbrachten, ein anmutiges Gewebe, einen Klangkörper bildete, wie der gleichzeitige Gesang es nicht war. Ein Gefüge, dessen Stimmigkeit wir uns gefallen ließen, ohne ihrer Natur und Ursache weiter nachzufragen. Auch der 8- oder 9-jährige Adrian tat das wohl nicht. Oder wollte das kurze, mehr spöttische als erstaunte Auflachen, das er vernehmen ließ und das ich auch später so gut an ihm kannte, wollte es besagen, dass er die Machart dieser Liedchen durchschaute, die ja sehr einfach darin besteht, dass der Anfang ihrer Melodie die zweite Stimme zur Sequenz bildet und der dritte Teil beiden als Bass dienen kann? Keiner von uns war sich klar darüber, dass wir uns da, angeleitet von einer Stallmagd, auf einer vergleichsweise schon sehr hohen musikalischen Kulturstufe bewegten, in einem Bereich der imitatorischen Polyphonie, den das 15. Jahrhundert hatte entdecken müssen, um uns unser Vergnügen zu verschaffen. Wenn ich aber an jenes Auflachen Adrians zurückdenke, so finde ich nachträglich, dass es etwas von Wissen und mokanter Eingeweihtheit hatte. Es ist ihm immer geblieben. Oft habe ich es später von ihm vernommen, wenn ich an seiner Seite in einem Konzert oder im Theater saß und irgendein Kunsttrick ihn frappierte. Damals passte es noch gar nicht zu seinen Jahren, war aber schon ganz dasselbe wie bei dem Erwachsenen. Es war ein leises Ausstoßen der Luft durch Mund und Nase bei gleichzeitigem Zurückwerfen des Kopfes. Knapp, kühl, ja geringschätzig. Oder höchstens so, als wollte er sagen, gut das, drollig, kurios, amüsant. Aber seine Augen merkten eigentümlich auf dabei, suchten im Fernen, und ihre metallisch gesprenkelte Dämmerung verschattete sich tiefer. Auch der eben geschlossene Abschnitt ist für meinen Geschmack viel zu sehr angeschwollen. Allerdings sollte ich auch wieder nicht vergessen, dass ich nicht für den Augenblick schreibe, sondern dass ich diese Mitteilungen vorbereite für einen Zeitpunkt, wo die Voraussetzungen für die öffentliche Aufmerksamkeit ganz andere, mit Sicherheit kann man sagen, viel günstigere sein werden. Dieser Zeitpunkt wird gekommen sein, wenn unser zwar weitläufiges und dennoch enges, von erstickend verbrauchter Luft erfülltes Gefängnis sich öffnet, heißt, wenn der gegenwärtig tobende Krieg so oder so sein Ende gefunden hat. Ich habe ja nur eines der beiden so im Sinne. Nur mit diesem rechne ich und baue darauf, meinem staatsbürgerlichen Gewissen entgegen. Die nimmer rastende öffentliche Belehrung hat ja uns allen die zermalmenden, in ihrer Schrecklichkeit endgültigen Folgen einer deutschen Niederlage tief ins Bewusstsein gesenkt, sodass wir gar nicht umhin können, sie mehr zu fürchten als alles auf der Welt. Dennoch gibt es etwas, was einige von uns in Augenblicken, die ihn selbst als verbrecherisch erscheinen, andere aber frank und permanent mehr fürchten als die deutsche Niederlage. Und das ist der deutsche Sieg. Ich wage kaum, mich zu fragen, zu welcher dieser beiden Kategorien ich gehöre. Vielleicht zu einer dritten, in der man die Niederlage zwar dauernd und klaren Bewusstseins, aber auch eben unter dauernden Gewissensqualen ersehnt. Vollkommen bin ich mir bewusst, mit obigem auch diesen neuen Abschnitt schon wieder, den ich doch kürzer zu halten gedachte, bedenklich vorbelastet zu haben, weil ich mich vor dem Kommenden fürchte. Ich lege hier einen Beweis meiner Ehrlichkeit ab, indem ich der Vermutung Raum gebe, dass ich Umstände mache, weil ich insgeheim vor der Aufgabe zurückschrecke, die ich, getrieben von Pflicht und Liebe, in Angriff genommen. Aber nichts, auch die eigene Schwäche nicht, soll mich hindern, in ihrer Erfüllung fortzufahren, indem ich denn also an die Bemerkung wieder anknüpfe, dass es unser Kanonsingen mit der Stallhanne war, wodurch Adrian meines Wissens zuerst mit der Sphäre der Musik in Berührung gebracht wurde. Die Zukunft seines Bruders Georg war durch seine Eigenschaft als Erbe des Hofes klar gegeben. Was aus dem Zweitgeborenen werden würde, war für die Eltern eine offene Frage. Das muss ich nach den Neigungen und Fähigkeiten entscheiden, die er an den Tag legen wird. Und da war es denn bemerkenswert, wie früh sich in den Köpfen der Seinen und unser aller die Vorstellung festsetzte, Adrian muss ein Gelehrter werden. Welche Art von Gelehrter, das stand noch lange dahin, aber der moralische Gesamthabitus schon des Knaben. Seine Art, sich auszudrücken, seine formale Bestimmtheit, selbst sein Blick, sein Gesichtsausdruck, ließen zum Beispiel auch meinem Vater nie einen Zweifel an seiner Bestimmung. Dieser Spross am Stamme der Leverkühns ist zu etwas Höherem berufen und wird der erste Studierte seines Geschlechtes sein. Für die Entstehung und Befestigung dieser Idee war die, fast möchte man sagen, überlegene Leichtigkeit entscheidend, mit der Adrian den Elementarschulunterricht absorbierte. Der Schullehrer, ein noch junger und zarter Mensch, der nie aufhörte, sich vor dem Hunde Suso zu fürchten, kam nachmittags, wenn er seine amtlichen Pflichten erfüllt hatte, zu ihrem Unterricht nach Buchl herüber und hatte dem 13-jährigen Georg beinahe schon alle Kenntnisse beigebracht, deren dieser als Grundlage zu seiner weiteren Ausbildung bedurfte, als er den Elementarunterricht des im 8. Jahre stehenden Adrian in die Hand nahm. Der Junge muss um Gottes Willen auf das Gymnasium und auf die Universität. Ein so gelerniger und geschwinder Kopf ist mir, Michelsen, noch nicht vorgekommen. Es wäre eine Schande, wenn man nicht alles tut, diesem Schüler den Weg zu den Höhen der Wissenschaft freizulegen. Und er sprach sogar von Ingenium, teilweise gewiss, um mit dem Worte zu prunken, das sich in Bezug auf so anfängliche Leistungen drollig genug ausnahm, aber offenbar kam es ihm aus erstauntem Herzen. Ich bin ja bei diesen Unterrichtsstunden niemals zugegen gewesen und weiß davon nur vom Hörensagen, kann mir aber leicht das Verhalten meines Adrian dabei vorstellen, dass für einen selbst noch knabenhaften Präzeptor, gewohnt seinen Lehrstoff unter anspornendem Lobe und desperatem Tadel in lahm bemühten und widerstrebenden Köpfen unterzubringen, zuweilen geradezu etwas Kränkendes gehabt haben muss. Wenn du schon alles weißt, so kann ich ja gehen. Natürlich war es nicht so, dass sein Zögling alles schon wusste. Aber seine Gebärde hatte etwas davon, einfach weil hier ein Fall jener raschen, sonderbar souveränen und vorwegnehmenden, ebenso sicheren wie leichten Auffassung und Aneignung vorlag, die bald dem Lehrer das Lob verschlägt, weil er fühlt, dass ein solcher Kopf eine Gefahr für die Bescheidenheit des Herzens bedeutet und es gar leicht zur Hoffart verführt. Vom Alphabet bis zur Syntax und Grammatik, von der Zahlenreihe und den vier Spezies bis zum Dreisatz und der einfachen Proportionsrechnung, von dem Memorieren kleiner Gedichte. Es gibt da kein Memorieren. Er erfasst und beherrscht die Verse sofort mit großer Präzision. Bis zur schriftlichen Niederlegung eigener Gedankenreihen über Themen aus der Erd- und Heimatkunde. Immer ist es dasselbe. Adrian hält ein Ohr hin, wendet sich ab und gibt sich eine Miene, als wolle er sagen, ja gut, so viel ist klar, genug, weiter. So verließ denn Adrian, 10 Jahre alt, zu Ostern 1895 sein Elternhaus und kam in die Stadt, um unser Bonifatius-Gymnasium, eigentlich Schule der Brüder vom gemeinen Leben, zu besuchen. Ihn in sein Haus aufzunehmen, erklärte sein Onkel, der Bruder seines Vaters, Nikolaus Leverkühn, ein ansehnlicher Bürger von Kaisersaschern, sich bereit. Was denn meine Vaterstadt an der Saale betrifft, so sei dem Ausländer bedeutet, dass sie gegen das Thüringische hingelegen ist. Fast hätte ich gesagt, dass sie dort gelegen habe, denn durch langes Entferntsein von ihr ist sie mir in die Vergangenheit entrückt. Aber ihre Türme erheben sich ja noch immer am selben Platz, und ich wüsste nicht, dass bis jetzt ihr architektonisches Bild durch die Unbilden des Luftkrieges irgendwelchen Schaden gelitten hätte, was um seiner historischen Reize willen auch im höchsten Grade bedauerlich wäre. Mit einer gewissen Gelassenheit füge ich dies hinzu, denn mit einem nicht geringen Teil unserer Bevölkerung, auch der am schwersten Betroffenen und heimatlos Gemachten, teile ich die Empfindung, dass wir nur empfangen, was wir ausgeteilt haben. Und sollten wir schrecklicher büßen, als wir gesündigt haben, so mag uns das Wort in den Ohren klingen, dass wer da Wind säet, Sturm ernten wird. Weder Halle selbst, die Händelstadt, noch Leipzig, die Stadt des Thomaskantors, noch Weimar oder selbst Dessau und Magdeburg sind also fern. Aber Kaisersaschern, ein Bahnknotenpunkt, ist mit seinen 27.000 Einwohnern durchaus sich selbst genug und fühlt sich, wie jede deutsche Stadt, als ein Kulturzentrum von geschichtlicher Eigenwürde. Die Stadt war Bistum im 10. Jahrhundert und wiederum vom Anfang des 12. bis ins 14. Sie hat Schloss und Dom und in diesem zeigt man das Grabmal Kaiser Ottos III., Enkels der Adelheid und Sohnes der Theophano, der sich Imperator Romanorum und Saxonicus nannte, aber nicht, weil er ein Sachse sein wollte, sondern im Sinne, wie Scipio den Beinamen Africanus führte, also weil er die Sachsen besiegt hatte. Als er im Jahre 1002 nach seiner Vertreibung aus dem geliebten Rom in Kummer gestorben war, wurden seine Reste nach Deutschland gebracht und im Dom von Kaisersaschern beigesetzt. Sehr gegen seinen Geschmack, denn er war das Musterbeispiel deutscher Selbstantipathie und hatte sein Leben lang schamvoll unter seinem Deutschtum gelitten. Es ist über die Stadt, von der ich nun doch lieber in der Vergangenheit spreche, da es ja das Kaisersaschern unseres Jugenderlebnisses ist. Es ist von der Stadt zu sagen, dass sie atmosphärisch, wie schon in ihrem äußeren Bilde, etwas stark Mittelalterliches bewahrt hatte. Dergleichen stellt für das Lebensgefühl die ununterbrochene Verbindung mit der Vergangenheit her. Mehr noch, es scheint jene berühmte Formel der Zeitlosigkeit, das scholastische Nunstanz an der Stirn zu tragen. In der Luft war etwas hängen geblieben von der Verfassung des Menschengemüts in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. Hysterie des ausgehenden Mittelalters. Etwas von latenter seelischer Epidemie. Man konnte sich denken, dass plötzlich eine Kinderzugbewegung, ein St. Veitstanz, das visionär kommunistische Predigen irgendeines Hänselein mit Scheiterhaufen der Weltlichkeit, Kreuzwundererscheinungen und mystischem Herumziehen des Volkes hier ausbräche. Natürlich geschah es nicht. Wie hätte es geschehen sollen? Und doch. Diese Zeit neigt ja selbst, heimlich oder auch nichts weniger als heimlich, sondern sehr bewusst, mit sonderbar selbstgefälliger Bewusstheit, die an der Echtheit und Einfalt des Lebens zweifeln lässt und vielleicht eine ganz falsche, unselige Geschichtlichkeit produziert. Sie neigt, sage ich, selbst in jene Epochen zurück, wiederholt mit Enthusiasmus symbolische Handlungen, die etwas Finsteres und dem Geiste der Neuzeit ins Gesicht schlagendes an sich haben, wie Bücherverbrennungen und anderes, woran ich lieber mit Worten nicht rühren will. Das Kennzeichen solcher altertümlich-neurotischen Untertäuftheit und seelischen Geheimdisposition einer Stadt sind die vielen Originale, Sonderlinge und harmlos Halbgeisteskranken, die in ihren Mauern leben und gleichsam wie die alten Baulichkeiten zum Ortsbilde gehören. Ein gewisser Typus von altem Weib stand ja zu gewissen Zeiten ohne weiteres im Verdachte des Hexentums. Dieser ergab sich einfach aus einem schlimm pittoresken Äußeren, das sich aber wohl eben unter dem Einfluss des Verdachtes erst recht ausbildete und sich ins volkstümlich Fantasiegerechte vervollkommnete, klein, greis, gebückt, tückisch von Ansehen, mit Triefaugen, Schnabelnase, dünnen Lippen, einem Krückstock, der drohend erhoben wird, womöglich im Besitz von Katzen, einer Eule, eines redenden Vogels. Kaisersaschern umschloss immer mehrere Exemplare dieses Typs, von denen die populärste, gehänselste und gefürchtetste die Kellerliese war. So gerufen, weil sie am kleinen Gelbgießergang in einer Kellerwohnung hauste. Scheutes Wort, das aus den Erfahrungen unserer Tage kommt. Für den Freund der Aufhellung behalten Wort und Begriff des Volkes selbst immer etwas archaisch Apprehensives. Und er weiß, dass man die Menge nur als Volk anzureden braucht, wenn man sie zum rückständig Bösen verleiten will. Tatsache nun aber ist, dass wirklich Volk immer Volk bleibt, wenigstens in einer bestimmten Schicht seines Wesens, eben der archaischen. Und dass Leute und Nachbarn vom kleinen Gelbgießergang, die am Wahltage einen sozialdemokratischen Stimmzettel abgaben, gleichzeitig imstande waren, in der Armut eines Mütterchens, das sich keine oberirdische Wohnung leisten konnte, etwas Dämonisches zu sehen und bei ihrer Annäherung nach ihren Kindern zu greifen, um sie vor dem bösen Blick der Hexe zu schützen. Müsste ein solches Weib wieder brennen? Wie es bei leichten Veränderungen in der Begründung heute keineswegs mehr aus dem Bereich des Denkbaren fällt. Sie würden hinter dem vom Magistrat errichteten Schranken stehen und gaffen, wahrscheinlich aber nicht revoltieren. Ich spreche vom Volk. Aber die altertümlich-volkstümliche Schicht gibt es in uns allen. Und um ganz zu reden, wie ich denke, ich halte die Religion nicht für das adäquateste Mittel, sie unter sicherem Verschluss zu halten. Dazu hilft nach meiner Meinung allein die Literatur, die humanistische Wissenschaft, das Ideal des freien und schönen Menschen. Ich bin nicht ohne ein Gefühl des Unwürdigen, indem ich diese skurrilen Erinnerungen hier einschalte. Aber die aufgeführten Figuren, öffentliche Einrichtungen sozusagen, waren so ungemein charakteristisch für das psychische Bild unserer Stadt. Adrians Lebensrahmen bis zu seinem Abgange auf die Universität, 8 Jugendjahre, die auch die meinen waren und die ich an seiner Seite verbrachte. Denn obgleich ich ihm, meinem Alter gemäß, um 2 Klassen voran war, hielten wir uns in den Unterrichtspausen auf dem ummauerten Hofe meist abgesondert von unseren beiderseitigen Kameraden zusammen, sahen einander auch nachmittags auf unseren Schülerstübchen, sei es, dass er in die Apotheke zu den seligen Boten herüberkam oder dass ich ihn im Hause seines Oheims, Parochialstraße 15, besuchte, dessen Mezzanin von dem weitbekannten Leverkühnschen Musikinstrumentenlager eingenommen war.